You sucked water in through your eyes. This is the Palotti, die Lücke mit Tokaling, Kajo, Arthur Labirani, 88.4 FM Berlin, Ebre Tüsteil Tour. Live, hello and welcome to Kalinka Junktion. Het Collaboradio. 88.4 FM Berlin. Every Tuesday from 11 Uhr. Ding dong, ding dong, ding dong. Hello, this is Kalinka Junction. And Collabo Radio. Today we have the first day of doing show this way and at this hour. And with us are also Patrick. And he knows quite a bit more of the new program to become. Das nächste Lied ist ein heiliges Lied und ein sehr schönes Lied von Süddeutschland. Und meine Oma ist, bekommen sie, well. Kleines Edelweiß, das bringst du mir dann mit, wenn du von deinen Bergen wieder heimwärts ziehst. Ich weiß es ganz genau, du pflückst es nur für mich. Ich weiß es ganz genau, dass du mich so sehr liebst. Hollerodiri, hollerodiri, hollerodiri, hollerodiri, das Edelweiß ganz fest in meine Hand, denn diese Blume sagt mir, du hast mich so gern. Ich sah dich oft im Traum, wie du an Felsen hingst und du dein Leben wagtest für den weißen Stern. From Galilee. So, ja, wir haben ein brandneues Programm für euch zusammen gebastelt. jeden Dienstag sind wir jetzt auf Sendung und zwar den ganzen Tag, nicht in der Nacht, da gibt es Techno. Und ich wollte schon mal hinweisen auf eine Sendung, die es um 16 Uhr gibt. Wir konnten das Label Stahlplatt für uns gewinnen. Es wurde 1982 von Gerd-Jan Hobien gegründet, ist also schon ein verdammt alter Hase. Dieses Label gibt Noise Industrial und solchen Geräuschen eine Plattform und Veröffentlichungen. Die machen auch Zeitschriften, Comics und dergleichen. Und da waren schon so Größen wie Muslim Gorse, Charlemagne, Pedestine, Asmus Tietjens und Soviet France veröffentlicht. Und heute um 16 Uhr sind sie bei uns auf Sendung, jetzt regelmäßig, jeden 16 Uhr. Also ich kann mich noch an Stahlplatte erinnern, da hatten die Schallplatten Verpackungen aus Beton und Kunstrasen in ihrem Angebot und bekannt sind sie eigentlich für diese holzschnitzartigen Grafiken. Aber hört mal rein, es ist ein toller Mix, ich durfte schon mal vorlauschen, es wird ganz wunderbar. Jetzt geht es aber weiter mit Kalinka Junction. Kalinka Junction, das ist natürlich ja unser Motto, Worte sind Schall, Rausch ist alles. Und jetzt gibt es ein bisschen Klangkunst aus unserer Playlist. Und am Ende der Sendung gibt es wieder eine kleine Live-Einlage von den Samplern und Geräuschemachern. Train by stop. Aus Berlin. Viel Spaß. Ah ja, Public Service Info. The next track is subtitle with, let's say, was it Close Combat Train? And after that we will have a trip to Tempelhof and meet in Herr Meyer. Und so, ja, let's hören. Watch Close Combat Train. ST, abbreviation for my fake name. Destination, a place to practice snake-like tactics with minimal access. A similar ritual that all expat former farmers of firepower at high miles per hour probably know. It all varies from the individual blood flow. For me, it really is habitual. I never think about it. I just work all day, work all night. Work from the sunlight till the moon shines bright and assist with my sight. Falling out of favor only cause I never follow favors given to me by some major player type of trainers. I don't trust a spectator, they aren't in the theater. They lay in the bunker, waiting for what's the word heard from a communicator. Sooner versus later, they may get a close combat lesson composed of their most ferocious data. Psychic powers versus Smith & Wesson, this is what I'm guessing. You can cower in the corner as you face your greatest weapon with a camouflage trace. A mirage is a deluge of enough fuel to power 700 gigatons in refuge. This is just up to you, label it as sabotage. Now you're stuck in place, like a lock groove. I'll leave your lair alone, taking with me every metal that you own, plus a trophy made of bones. This is all a metaphor, you can guess what it is for. You can guess what it is from, that's cause it's where I'm from. This is all a metaphor, you can guess what it is for. You can guess what it is from, that's cause it's where I'm from. I only come out at night, it's intense. I only come out at night to invent. I only float through the thin air just like smoke. I only come out just to see what it's about, man. I only come out at night, it's intense. I only come out at night just to invent. I only flow through the thin air just like smoke. I only come out just to see what it's all about. This is all a metaphor. You can guess what it is for. You can guess where it is from. That's cause it's where I'm from. This is all a metaphor. You can guess what it is for. You can guess where it is from. That's cause it's where I'm from. You can guess where it is from. That's cause it's where I'm from. You can guess where it is from. That's cause it's where I'm from. That's not where you're from. Where you're at, that's what you know. It's SD, Berlin, LA, connection, a new show. Separate from all of this, but it's okay. 2005, yeah, every area code okay. Around the globe. What it is for, you can guess where it is from, that's cause it's where I'm from. This is all a metaphor, you can guess what it is for. You can guess where it is from, that's cause it's where I'm from. This is all a metaphor, you can guess what it is for. You can guess where it is from, that's cause it's where I'm from. This is all a metaphor, you can guess what it is for. You can guess where it is from, that's cause it's where I'm from. This is all a metaphor, you can guess what it is for. You can guess where it is from, that's cause it's where I'm from. This is all a metaphor, you can guess what it is for. You can guess where it is from, that's cause it's where I'm from. This is all a metaphor, you can guess what it is for. it is for. You can guess where it is from. That's because it's where I'm from. This is all a metaphor. You can guess what it is for. You can guess where it is from. That's because it's where I'm from. This is all a metaphor. You can guess what it is for. You can guess where it is from. That's because it's where I'm from. This is all a metaphor. You can guess what it is for. You can guess where it is from. That's because it's where I'm from. This is all a metaphor. You can guess what it is for. You can guess where it is from. That's because it's where I'm from. This is all a metaphor. You can guess what it is for. You can guess where it is from. That's because it's where I'm from. This is all a metaphor. You can guess what it is for. You can guess where it is from. That's because it's where I'm from. Where are we? Wir stehen hier am Tempelhofer Feld, Haupteingang Oderstraße, mit Blick auf Herrn Meier. Und mit Blick auf deinen wunderbaren Sonnenuntergang im Westen. Ja. Kann man leider am Rheinfest nicht sehen, aber ein wunderbarer Sonnenuntergang am Tempelhofer Damm. Unsere Blickrichtung ist nach Westen. Und was Frau Geil gerade gesagt hat, ist völlig präzise. Ich kann das ja als Informationsspezialist bestätigen. Es gibt nicht nur einen Haupteingang. Ja, es gibt drei Haupteingänge und dies ist definitiv Haupteingang Oderstraße im Neuköllner Teil des ehemaligen Flughafens Tempelhof. Ja, und du weißt ein bisschen von diesem Tempelhof. Du hast ein bisschen Zeit dabei hier. Ich habe nicht so viel Zeit, aber ich weiß ein bisschen über die Geschichte von dem Flughafen, aha, weil ich bin ja hier Information, ja, und es kommen ja täglich sehr viele hunderte Besucher auf das Parkgelände und fragen mich Historie oder fragen mich, wie ist die Distanz zum gegenüber zum Gebäude oder wie lange sind die Öffnungszeiten? Es sind immer die gleichen Fragen, die kommen, ja. Mein Alltag ist eigentlich sehr amüsant, ja, weil ich weiß ja nie genau, wer und wann die kommen. Es ist ja nichts vorgeplant. Es ist alles spontan. Ja. Es ist wie ein surreales Theater. Die meisten sind sehr freundlich, weil sie von mir eine Information wollen oder ein Eis. Nur sehr wenige haben schlechte Laune. Wenig, wollen sie haben? Du hast nicht Kaffee oder? Nein, ich habe. Du siehst es vielleicht. Nee, du siehst es nicht mehr, weil ich abgebaut habe. Ah, ja, abgebaut. Getränke. Heute ist der letzte Tag. Oh, ja, the season is over. Ja, okay. Season over. Ja. Ich habe Eiscreme und Getränke, aber auch nur Softdrinks. Ne? Ja. Und deswegen ist das Sortiment relativ klein. Und wenn Leute nicht zufrieden sind, dann schicke ich die alle weiter in den Kiez, ja? Ja. Oder rüber auf den Biergartengelände, was auch meine Kollegen sind. Wir gehören zusammen. Ah, die ja. drei Infoboxen und der Luft, der heißt Luftgarten, ja, wegen ja. Flughafen. Wir gehören zusammen. Wir sind ein Team. Ja. Aha. Das ist cool. Und die meisten, die fragen, ah, wann war letztes Flugzeug und wann war das, wann war das geöffnet für die Öffentlichkeit? Wann war die letzte? Letzte Flugzeug vor 8 Jahren. Ja. Ja, und geöffnet für das Publikum und für die Berliner und Touristen vor 6 Jahren. Das war 2010. Ja. Und seitdem ist es blitzartig der attraktivste und meistfrequentierte Park in Berlin. Vor Tiergarten, vor andere Parks. Ja. Hier, ich meine, an solchen wunderbaren Spätsommertagen wie jetzt, sieht man das ja auch. Guck mal rüber. Ja. Das sind doch hier, auf einen Blick sind das doch 1500 oder mehr Leute. Ne? Ja. Und das ist einfach fantastisch. Ja? Es ist ein Juwel. Es ist ein Juwel und ein Luxus für Berlin, ja. so eine riesige, große Fläche zu haben. Und zwar in der Stadt, nicht am Stadtrand, das können andere auch. Aber in der Stadt, ja. das ist unique, das ist unique. Genau, ja. Das ist Utopia, was passiert hier. Ja, und das war... Es ist keine Bibliothek da drin. Nein, nein, nein, nein. Nein, das, was ich meine, das ist Utopia, das ist nicht keine Bibliothek, war das, was die Idee vor eine Bibliothek machen. Ja, ja? Das war vor 2-3 Jahren. Gab es einen großen Plan von der Bürgermeister, vom Senat. Sie wollten die Ränder von dem Parkgelände bebauen, ja? Ja. Mit Wohnbebauung, mit Gewerbe, mit Dienstleistungen, ja? Und es gab auch den Plan für eine große Stadtbücherei, Stadtbibliothek ja. an der Tempelhofer Damm. Aha. Das ist ja diagonal gegenüber ja. bei uns. Aber das ist in Mülheim, diese Idee. Das ist im Altpapier, ja. ja. Weil vor 2 Jahren, im Mai, gab es ein großes Volksentscheid. Die Berlinerinnen und Berliner durften abstimmen, ob sie diesen Park weiter haben wollen ja. als Parkgelände oder an den Rändern Wohnbebauung, Services, Dienstleister, Stadtbücherei etc. etc. Und es war eine große Überraschung, auch für mich, das Volksbegehren war erfolgreich. Das heißt, sie haben über 50% der teilgenommenen Berliner und Berlinerinnen haben gesagt, Hände weg von dem Flughafen, bitte Hände weg, alles soll bleiben, wie es ist, wir wollen keine Bebauung hier. Und da haben die Politiker haben sich ganz schön überrascht gezeigt, weil sie waren wirklich geschockt. Ja. Ja. Und das ist natürlich ein wunderbares Erfolgserlebnis für auch diese Initiativen, die Bürgerinitiativen, genau, die das organisiert haben, dass das jetzt hier eben so bleibt, wie es ist. Das Ganze ist dann natürlich fokussiert worden in ein sogenanntes Tempelhofer Gesetz, das besagt, man soll natürlich schon hier Sachen machen dürfen, ja, aber keine Bebauung. Es geht darum, den äußeren Bereich, wir unterscheiden den inneren Bereich und den äußeren Bereich. Der äußere Bereich, der wird in den nächsten Monaten und Jahren entwickelt werden. Aber das wird alles sehr sensibel passieren und sehr in Absprache mit der Bevölkerung, in Absprache mit Naturschutz, in Absprache mit Denkmalpflege. Zum Beispiel sollen mehr Bänke aufgestellt werden, zum Sitz, also Sitzbänke. Ja. Es sollen auch ein paar Sträucher und Bäume gepflanzt werden, weil das hier im Sommer natürlich eine schattenlose Fläche ist. Du verbrennst. Du hast keinen Schatten. Mhm. Ja. In den Rand. Das ist auch ein gutes Gefühl. Zu verbrennen ist auch schön, ja, aber macht man ja nur einmal, ja, im Leben. Ja. Man verbrennt ja nur einmal. Ja, ja. Das ist auch nicht schlecht. Es gibt diesen, der heißt Entwicklungs- und Pflegeplan. Entwickeln, ja, und Pflegeplan für Tempelhof. Und dann ist es tatsächlich so, sukzessive, vielleicht sogar auch kleine Wasserstellen, vielleicht klassische Kinderspielplatz und solche Sachen. Wie nimmt diese Idee? Amphitheater? Ich habe nicht verstanden. Amphitheater. Ja, das ist unten, weißt du, das ist nicht oben. Das, dann kannst du unten haben. Ja, man kann das vorschlagen. Ist das? Hier in dem Bereich, aha, hier ist ja diese typische Trassierung, aha, dass man Auditorium, ja, ja, und dann ist es auf Center Stage, ja. Ja. Man kann das diskutieren, auf jeden Fall. Aber das sind aber alles Events und Projekte, die dürfen nur im äußeren Bereich sein. Der Großteil der Fläche, ja, der ist und bleibt tabu. Das ist die Kurzversion vom Tempelhofgesetz und dem Entwicklungs- und Pflegeplan für das Tempelhofer Feld. Ja. Kann man auch, wenn man interessiert ist, sehr gerne im Internet sich informieren darüber. Aha. Es heißt dann nämlich thf-berlin.de. THF ist die alte Codierung für den Tempelhof, für, ja, den Flughafen, thf-berlin.de. Ja. Es gibt da wunderbare Informationen über die Historie, über die Gegenwart und über die Future, über die Zukunft. So, zu schützen, diese, ja, Juwel. Ja, ja, ja. Dann habe ich einfach noch, genau, Fragen. Das ist es. Ja, super. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ja. Ihr wart ein wunderbares, danke, Publikum. Ah, danke für deine Information. Abweichend von den erfreulichen Fakten zur Person des Herrn Meier umschwenken. Aha, das, ja, du hast Meier getroffen hier bei Tempelhof. Ich habe den schon mal hier getroffen. Ja, es war Zufall. Ich wollte gerade aufs WC gehen. Sie kam mit Fahrrad hier rein. Sie fährt mich an, ja, und ignoriert mich und fährt einfach weiter. Ich bin da gelegen, in Blut, ja. Es war hier, direkt hin. Das war unser erstes Rendezvous. Ja, es hat mir Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, es war unvergessen für mich. Es war historisch. Und auch das muss war. Muss ich leider sagen. Ja. Nein, es ist tatsächlich so, was Sie gesagt haben, stimmt. Heute ist Feierabend, letzter Tag. Ja. Ah, Michael kommt. Ich habe alles aufgeräumt jetzt, ja? Ja. Letzter Tag, jetzt ist hier mindestens bis März oder April Infoboxen geschlossen. In diesem Moment wird die Infobox geschlossen? In diesem Moment, ja. Ich schließe jetzt. Dann kommen Sie zurück in April. Wir müssen sehen, es sind noch einige Fragen zu klären, aber es wäre ganz schön. Ich würde mich freuen, wenn ich hier noch länger sein könnte, weil es ist ein sehr interessanter, kommunikativer, yeah, schön aufregender Arbeitsplatz. Who's that knocking at the door? It's the ghost of our love. Just wants to sing a song some more. It's a ghost of our love. We really thought he was dead. We just wanted to go to bed. Who's that knocking at the door? It's a ghost of our love. The ghost. The more I try to live a better life, the better my orgasms will be. wieder zurück. Ein schönes kleines Interview mit Herrn Meyer, den ihr im April wieder erleben könnt, wenn ihr aufs Tempelhofer Feld geht. So, jetzt sprechen wir ein bisschen über das, was wir hier eigentlich gerade machen, nämlich über Kalinka Junction. Brien, du hast dich monatelang hingesetzt und dir ein großartiges Konzept für diese Sendung ausgedacht. Aha. Erklär uns doch mal, tell us, what is this show about? It's more a way of approaching the media we have around. Ah, so, and what is the media we have around? Sound sources of all kinds, and these we can bend different ways, and then we can talk through internet and landlines, and we can do some reportage. Sehr schön. Ich muss auch noch mal für unsere Hörer erklären, wir stehen hier im großen Studio von Kalinka Junction. Ich stehe irgendwie knietief in einem Berg von Kabeln, Samplern, Synthesizern und gefühlt 25 Mixern. Und aber alles geht irgendwie. Wir haben ein charmantes kleines Rauschen im Hintergrund, aber es ist genauso, wie wir das gerne haben wollen. Wann kann man deine Sendung immer hören? Jeden Dienstag, 11 Uhr morgen. Sehr gut, also nächsten Dienstag 11 Uhr seid wieder am Start, dann gibt's die nächste Sendung. Aber erstmal geht's hier jetzt weiter. Was ist der nächste Track, den wir hören? Es ist ein dänisches Band, Obstinate Esther. They don't really go around and play at this moment, I think. But and the track, I'm not sure. It's maybe from 97 or 2003. It's called Ewigkeitsmaschine. Da bin ich ja gespannt. Yeah. für ein schönes kleines Liedchen. Was wir euch noch erzählen wollten, hier jeden Dienstag gibt es natürlich immer ein anderes Programm. Das heißt, jede Sendung ist monatlich bis auf Kalinka Junction. Wundert euch also nicht, wenn nächsten Dienstag jemand anders kommt. Heute Abend gibt es zum Beispiel auch um 20 Uhr noch die Show von Soviet France, ebenfalls ein alter Stahlplatt-Veteran. Und den gibt es dann auch wieder erst im Dezember zu hören. Wir sind ja auch ein freies Radio, das heißt, hier ist kein Geld im Spiel, sondern nur Enthusiasmus und Begeisterung. Und deshalb sitzen wir nicht jede Woche im Studio. Genau. Was kann ich euch noch Schönes erzählen? Hast du noch was drauf? What about the new programmers? There's quite a few new ones at the Collaboratio situation, I think. Yes, we found many, many new enthusiastic radio makers who will enlighten us where there's place called Schokoladen in Mitte, one of the last remaining pieces of independent culture, and they will do a show also with us, and you can see all the shows, ihr könnt alles einsehen, wenn es denn mal kommt, auf der collaboradio.de Webseite, da gibt es ein Programm für die nächste kommende Woche immer anzugucken. Genau. Was hören wir als nächstes? It's a old CD from I don't even know the name of the band, and so it's a compilation that came out around 2004 in Berlin. Und ich glaube, das ist alles mit Berliner Label 2004. Aha. Mhm. This was the page burner, day full of eye. kleine redaktionelle Teil. Nostalgia? Okay. Wie heißt der Track nochmal? Ich weiß nicht, das ist Nostalgia something, yeah. But ja. That's, you can Google. Ist es Französisch? Ist es Italienisch? Nostalgia, yeah. Vielleicht, mm. Wer weiß. Aha. Nostalgia, Nostalgia. Aha, keine Ahnung. Yeah. Ich weiß es nicht. Alright. So, what's up now? Jetzt hören wir ein Live-Set von Brian, dem Meister der Kalinka Junction. Ich sehe hier schon die Geräte blinken, 1000 kleine Effektgeräte, Knöpfe über und über. Ich bin sehr gespannt, was er heute für uns zaubern wird. Aber zuerst hören wir noch einen Klassiker. Ja, das ist ein Klassiker. Das war's. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Nächsten Dienstag. Buffalo soldier fell to the ground like Folgers. Couldn't hold a boulder. Fancy dancer paralyzed for an answer in the hip hop game, but the rap got cancer. Tumors popping from the middle of rumors. Generation X be the end of baby boomers. The next generation headed for a doomer. Control of the soul, and you got a truck full of fertilizer blowing up the spot. Think it's terrorism. The borderline's hot. Check the passports, tap the telephone. Surprise the homegrown. One of your fucking own. It's that same old shit, that same old gang. From that same old gang up to that same old thing. Now what I see, say you know me. I pour a metaphor of LSD. LSD, LSD, LSD. I don't know what y'all thinking about, but if you know like I know, you better strap on your seatbelt or you in for a long ride. Now I be damned, I've been a man. Figure I never call myself a nigga to get Benjamins. What's love got to do with what you got? Not a whole lot, no forgot. Damn, this shit is hot. Spending all the cheddar for clothes. When it's time for clothes on the front mud, lost the dominoes. Now the heads tell tales how the dead led and fled. Now they up living in a bed. Instead they seize us like Jesus. Married to the mob, did a sloppy job in Hempstead. Lord have mercy, wanna curse me. New world order, got my ass drowning in the water. Now what you stuck to the west, that far bunk. To the east is fat, fat. ATL be crunk. 30 south, 30 thou cranking trunks. Try to pass the test, but to the rest they flunk. Now what, be a daddy, better get over it. Those times and raps ain't never coming back. No future without a past. I kick ass, rock the socks off Pandora's box. Is it any wonder why the clock's flavor got? Between rehearsal and verse, my jaw locks. I set the bomb between the R&B scene. Go against the grain, run up on a train. And saw a parallel, the brains of Cobain. This hip-hop brain made them spill the champagne. Make it plain, the sound remains insane. Come the same, no holes closing up the lane. Don't ask no questions on that simple level. Can the magic get shut back? Knicks get Van Exel? Bold rap lyrics, fuck what you heard. Not the lost and found nouns or half-assed words. Turn around, funk, powder goose ruffs. I ain't never been cuckoo for no Cocoa Puffs. LSD, set it free, make them see the tricks. Rather try 37 and die at 26. Lawyers, no loyalties, accountant, no royalties. Lie for a lie, I look them in the eye. History speaking, lawyers, she'll die. Kiss the companies and made them all cry. The new rap song in a real drive-by. Why, did the video die? The narcs and the feds got the pimp niggas afraid. Threat of the AIDS got the bitches afraid. The goddamn white man got you afraid. Social service got your mama afraid. Scared of the fact before a nigga's black. If some of you say nigga before you say crack, you got no back is what you lack. Just say black and I see where your ass at. Where you at? Where the fuck you at? Yo, where the fuck you at? Damn, where the fuck you at? Where the fuck you at? To you, we fuck. Say, we've only completed a beginning. We leave you much that is undone. There are great ideas undiscovered, breakthroughs available to those who can remove one of truth's protective layers. There are places to go beyond belief. Those challenges are yours. In many fields, not the least of which is space, because there lies

I'm sorry if you didn't want that out, but what is black noise? Black noise? Yeah. Black noise is something that Bono's got very interested in. It. So it's it's the one facet of black noise is that everything, like a glass, if you phenoplasy hits a particular note, the vibrations are that of the metabolism of the glass and it cracks it. Yeah. So black noise is the register within which you can crack a city or people. It's a new controlled bomb. It's a noise bomb, in fact, which can be destroyed. Is it a real thing? It was invented in France. Could a tyrant use it to... Until last year, you could buy the patent for it in the French patent office for about equivalent to $3-4. And it would wipe out Depends how much money you put into it. I mean, a small one could probably kill about half of people, but a big one could destroy a city. Yeah. Even more. It's a weird idea. That's not my idea. No. Let's not give the instructions on how to do it. I do not think we should have pushed for an election in the Palestinian territories. I think that was a good mistake. And if we were going to push for an election, then we should have made sure that we did something to determine who was going to win. I do not think we should have pushed for an election in the Palestinian territories. I think that was a good mistake. And if we were going to push for an election, then we should have made sure that we did something to determine who was going to win. If you're on the windy side of it, you don't feel it because the wind's buffeting you about, you see. But if you go around in the slipstream and sit on the stage and just lean against the wall, you can feel it. A big gust and you can feel it right over, and then there's a bit of a lee in the wind. You feel it come back. It's unbelievable. There's not many people who experience that. I would like to call you two times for justice. Too many people are putting all over the seven. Let's not say for Lieutenant Commander Stephen, the pilot, and you who are going to do the best in particular. But I can tell a little bit about it. Here is the thing on this, the gondola. Here is the hole to which it connects the offering. This here is a hoop garden. We want some fresh air that can go into here, as long as we are in the lower air. And then when we go into the stratosphere, the close here, you can see the property. This here is the down metal, for the door of the noise. This here is the down metal. Copper, you see, very light, that will come inside, and another one similar will come outside. You take that energy. And then everything is closed, then we go into the stratosphere, and we do there our box across the grid. Ready? Mr. Picard, we are very glad to present you for the Union Carbide and Carbon Corporation with the hydrogen for your expedition. We believe and are sure that the Linde Company has made the purest hydrogen that has ever been produced. We recognize that any impurity may result in the loss of altitude and affect the expedition. I would like to have your comments on this regard. Thank you very much. Well, first I want to thank you and thank the Union Carbide Company for all this hydrogen to give me. And the gift for the whole thing. Everything else you did for our helping us to walk. Now, since hydrogen food is better, I'm sure that it will be lift us just as high as any hydrogen food lift us. And you know we are going to measure the cosmic rays very high. We want to be as high as possible so that we have as little air as possible between us and the origin of the cosmic rays. And of course, the higher we are, the less air we have, and the better result we get. Sure we get the best result we can get. Very much hope that we get higher. Governor, this is the President speaking. Yes. Now, I know your feelings about the law of the what kind of actions you'll have to take to prevent it, and I'd like to get assurances from you from the state police down there will take positive action to maintain law and order. Then they'll know what we have to do. We'll take positive action, Mr. President, to maintain law and order as best we can. And now, how good is 120 highway patrol. Right. And they'll absolutely be unarmed. Right. None of one of them will be armed. Well, no, the problem is, well, what can they do to maintain law and order, prevent gathering of a mob and action taken by the mob? What can they do? Can they stop that? Well, they'll do the best. They'll do everything in their power to stop them. Now, what about the suggestion made by the Attorney General in regard to not permitting people to congregate and start a mob? Well, we'll do our best to congregate with that mob. Well, it's just down to the law. You know, on the sidewalk, different kinds of streets. What are you going to do about it? Well, now, as I understand it, you everything you can to maintain law and order. I'll do everything in my power to maintain order. Right now, we don't want it shooting down. I understand. Now, Governor, what about it? Can you maintain this order? Well, I don't know. That's what I'm worried about. I don't know whether I can or not. I couldn't have them there. There was such a mob there, it would have been impossible. There were men in trucks, shotguns, and all such as that. Not a lot of them, but some, we saw. And, certain people were just, they were just enraged. Well, now, you talk, I don't understand the situation. Well, the only thing is, I got my responsibility. It's not my order. I just have to carry it out. So I want to get together and try to do it with you in a way we can see most satisfactory, of course, to the chance of, damaging the control in Mississippi. That's my interest, right? If you were to wait a while and let the heat flow, the whole thing. Yeah, how long you make a state pregnant, right? General, that under the circumstances existing in Mississippi, that there would be bloodshed, you want to protect the life of James Meredith and all of them. And under the circumstances this time, it just wouldn't be fair to him or us to try to risk it. Well, then, at what time would it be safe? Well, we could wait a while. I don't know. It might be in 2-3 weeks. It might be too long. Well, would you undertake to register in 2 weeks? Well, you know, I can undertake to register myself. You all might make some progress. Yeah, well, we'd be safe. Without plenty of words or insurance, I'm going to cooperate. I might not know when you're going to register. Well, now, Governor, why don't I want to talk to Mr. Watkins? I might not know when you're going to register. You want to talk to Mr. Watkins? I'll be delighted to talk to him, and we'll call you back. Okay, good. Call the general back? Yeah, I'll call the general. And then I'll be right. All right. I appreciate you so much. And, thank you for this call. Thank you. All right. Today we have with us a group of students among America's best. You have to leave this area immediately. Go on. We need no violence. Go on. But the air, you know, you need. Oh, that's just piss. That's just straight up piss. How was it for you, darling? Electric. You have listened to Kalinka Junction at Collab Radio, 88.4 FM Berlin, live every Tuesday from 11 a.m. More info, please visit collabradio.de.